So schaffen wir es nicht, ruft Kokosnuss. Der kleine Drache packt sich ein Seil, wirft das eine Ende Mathilda und Oskar zu und fliegt mit dem anderen Ende in Richtung Ufer. Doch das Seil ist zu kurz. Kokosnuss schafft es nicht bis an Land. Verzweifelt versucht er, die Eierschale abzuschleppen. Aber die Strömung ist stärker. Nur noch wenige Meter und die Schale wird an einem mächtigen Felsen zerschellen. Kokosnuss, zieh! Rufen Mathilda und Oskar. Zieh! In diesem Augenblick schwirrt ein weiteres Seil durch die Luft und schlingt sich um den fliegenden Kokosnuss. Huch, ruft der kleine Drache. Wo kommt das denn her? Am Ufer steht ein dunkelhäutiger Junge, der das Seil spannt und Kokosnuss samt Eierschale zu sich heranzieht. Bravo, Kokosnuss, ruft Mathilda. Du schaffst es. Das bin ich gar nicht, ruft der kleine Drache zurück. Er hält das Seil, das zu Mathilda und Oskar führt, mit aller Kraft fest. So werden Kokosnuss und die Eierschale von dem unbekannten Jungen langsam ans Ufer gezogen. Shabako. Als Kokosnuss festen Boden unter den Füßen hat, eilt der Junge ihm zu Hilfe. Gemeinsam ziehen sie die Eierschale ans Ufer. Mathilda und Oskar springen erleichtert an Land. Das war knapp, sagt Mathilda. Knapp wie Knappwurst, sagt Oskar. Ohne den Jungen hier hätte ich das nie geschafft, sagt Kokosnuss. Er hat uns fast ganz allein gerettet. Neugierig betrachten die drei Freunde den fremden Jungen. Sein schmaler Körper steckt in einem einfachen Hemd. Er hat kurzes, schwarz gelocktes Haar und große, dunkle Augen. Der Junge blickt ebenso neugierig auf die merkwürdigen Fremden. Wer seid ihr? Fragt er und mit einem Blick auf die Eierschale fügt er hinzu. Und welche Ente legt solche Eier? Das sind Mathilda und Oskar und ich bin Kokosnuss. Wir kommen von der Dracheninsel. Und dies ist die Schale von einem Riesendrachenei. Wir reisen zum Pharao. Zum Pharao? Fragt der Junge misstrauisch. Was wollt ihr dort? Sagt Oskar. Es ist wegen meiner Hausaufgaben. Ich muss einen Aufsatz über den Pharao schreiben. Hausaufgaben, murmelt der Junge und seufzt. Doch dann verfinstert sich seine Miene. Der Pharao hat meinen Vater Kashta in den Kerker werfen lassen. Ich bin Shabako und werde meinen Vater befreien. Was hat denn dein Vater angestellt? Fragt Oskar. Ich komme aus dem Land Nubien. Nubien ist reich. Viel Gold steckt in unserer Erde. Der Pharao zwingt unser Volk, das Gold für ihn abzubauen. Mein Vater hat dagegen aufbegehrt, denn das Gold gehört den Nubiern. Er ist ein stolzer, mutiger Nubier. Der junge Shabako wickelt sein Seil auf, wirft es sich über die Schulter und sagt, ihr seid merkwürdige Zauberwesen, doch ihr scheint in Ordnung zu sein. Wir haben denselben Weg. Wollen wir gemeinsam gehen? Zu viert können wir den lauernden Gefahren gelassener begegnen. Gefahren? Fragt Mathilda. Welche Gefahren? Nun, sagt Shabako, der Weg nach Norden führt durch tiefe Schluchten, durch Steppen, Wüsten und Sümpfe. In den Wüsten wüten tödliche Sandstürme. In den Steppen lauern hungrige Löwen. An den Ufern leben gefräßige Krokodile und in den Sümpfen wimmelt es von Moskitos und giftigen Schlangen. Abgesehen davon ist die Sache aber harmlos. Harmlos? Stottert Mathilda. Gibt's da Spinnen? Fragt Oskar. Claro, antwortet Shabako. Spinnen gibt's jede Menge. Oskar schluckt. Lasst uns doch mit dem Drachenei auf dem Fluss fahren, sagt Kokosnuss. Wir bauen ein Steuerruder und die Strömung wird uns voranbringen. Der junge Nubier blickt auf Kokosnuss und sagt, du siehst aus wie ein kleiner Apfel, aber du hast gute Ideen. Ich bin ein Feuerdrache, sagt Kokosnuss. Wir sind genauso stolz wie die Nubier, mindestens. Wir Stachelschweine sind noch viel stolzer, sagt Mathilda. Und wir Fressdrachen, sagt Oskar, stolz wie Oskar, sind so stolz. Stolziger geht's gar nicht. Die kleine Gruppe schiebt die Eierschale am Ufer entlang. Die Räder quietschen zwar, aber sie sind heil geblieben. Am Abend schlagen die Abenteurer am Fluss ein Lager auf. Während Kokosnuss und Mathilda ein Steuerruder bauen, kümmern sich Oskar und Schabako um das Abendessen. Der kleine Fressdrache sammelt Früchte und Kräuter und der junge Nubier fängt ein paar Fische. Der Löwe und der dicke Ägypter. So reisen sie zu viert auf dem Fluss. Das Drachenboot treibt in der Strömung und lässt sich leicht mit dem neuen Ruder steuern. Als der Nil sich gemächlich durch eine Steppenlandschaft windet, fragt Kokosnuss den jungen Nubier: Wie willst du deinen Vater befreien? Entschlossen antwortet Schabako: Zuerst muss ich den Kerker finden. Dann werde ich mich anschleichen, die Wachen fesseln und den Kerker aufbrechen. Guter Plan, sagt Oskar. Der könnte von mir sein. Stimmt, murmelt Mathilda. Ein richtiger Oskar-Plan. Kokosnuss überlegt. Wir könnten dir helfen. Das würdet ihr tun? Sagt Schabako. Seine Augen leuchten. Wir müssten den Plan nur noch etwas überarbeiten, sagt Mathilda. Alle für einen, einer für 2,50, ruft Oskar. Mathilda schüttelt den Kopf und grinst. Dieser Oskar. Da stutzt das Stachelschwein. Was ist denn dort am Ufer los? Seht mal, Jungs, sagt Mathilda und zeigt auf einen Felsen. Auf dem Felsen sitzt ein Mensch. Schabako kneift die Augen zusammen und flüstert: Ein Ägypter. Kokosnuss steuert das Drachenboot zum Ufer. Jetzt erkennen sie, dass noch jemand dort ist. Am Fuße des Felsens lauert ein Löwe. Der Ägypter hat sich auf den Felsen gerettet, sagt Mathilda. Kokosnuss hat eine Idee. Der weiß bestimmt, wo der Kerker des Pharaos ist. Wir könnten den Löwen weglocken und den Ägypter fragen, ob er uns zum Kerker führt. Wie willst du den Löwen denn weglocken? Fragt Mathilda. Kokosnuss holt den Proviantbeutel heraus und sagt: Wir haben noch unsere Pausenbrote. Meine Käsebrote kriegt ihr aber nicht, sagt Oskar. Oskar, sagt Mathilda, du brauchst die Brote gar nicht. Schabako weiß, wie wir genug Nahrung finden. Er kennt sich hier aus. Grummelnd blickt Oskar auf den Proviantbeutel. Er hat sich schon seit heute Morgen auf sein Käsebrot gefreut. Humpf, na gut, brummt der kleine Fressdrache. Aber dafür soll uns der Ägypter dann auch zum Pharao führen. Schließlich muss ich meinen Aufsatz schreiben. Jetzt können Sie den Mann auf dem Felsen gut erkennen. Er ist ziemlich dick und in ein helles Gewand gehüllt. Ängstlich starrt er auf den Löwen. Dieser aber blickt neugierig auf die Flussreisenden, die nun das Ufer betreten und auf ihn zugehen. Mathilda und Schabako halten einen gehörigen Abstand zu dem Löwen. Oskar und Kokosnuss aber schreiten mutig voran. Hallo, Kollege, ruft Oskar. Der Löwe mustert die Drachen und brummt: Von welchem Stern kommt ihr denn? Von der Dracheninsel, antwortet Oskar. Ich bin ein Fressdrache und so gefährlich wie 10 Löwen. Jetzt pass mal auf, du Bubi. Ich bin der König der Tiere und der Allergefährlichste. Wenn du so gefährlich bist, sagt Kokosnuss, warum kletterst du nicht einfach zu dem Ägypter hinauf? Der Löwe blickt an dem Felsen empor und brummt: Wenn ich mich ein wenig anstrengen würde, käme ich da schon hinauf. Aber es ist bequemer zu warten, bis der Ägypter von selbst herunterpurzelt. Seht mal, wie dick und rund der ist. Wenn der das Gleichgewicht verliert, dann rollt er mir wie eine Kugel direkt ins Maul. Ich bin vielleicht ein wenig rundlich, ruft der Ägypter herab. Aber eine Kugel bin ich noch lange nicht. Ich habe eine gute Figur. Wenn ich den Bauch einziehe, sehe ich sogar schlank aus, beinahe wie eine Gazelle. Der Löwe und die Drachen blicken den Ägypter an und schütteln die Köpfe. Wir würden dir den Ägypter gerne abkaufen, sagt Kokosnuss. Da lacht der Löwe und sagt, und wenn ich den gar nicht verkaufen will, was macht ihr dann, ihr Piepmätze? Oskar fletscht seine Zähne und knurrt bedrohlich. Kokosnuss spreizt seine Flügel und speit einen Feuerstrahl in die Luft. Der Löwe erschrickt. Huch, sagt er. Was würdet ihr denn für den Ägypter bezahlen? Pausenbrote, sagt Kokosnuss und hält den Proviantbeutel hoch. Murmelt der Löwe. Was ist denn drauf? Es gibt welche mit Käse und welche mit Leberwurst. Der Löwe überlegt. Da greift sich Oskar ein Käsebrot heraus und mümmelt es in 0,0 auf. Heda, das war mein Käsebrot, ruft der Löwe empört. Wenn du so lange überlegst, sagt Oskar. Ich bekomme immer Hunger, wenn einer lange überlegt. Der Rest gehört aber mir, brummt der Löwe. Nur wenn wir den Ägypter kriegen, entgegnet Kokosnuss. Der Löwe blickt erst auf den Ägypter und dann auf den Proviant. Na gut, sagt er. Ich nehme die Brote. Als die Raubkatze mit dem Proviant hinter einem Hügel verschwunden ist, ruft Kokosnuss dem Ägypter zu. Du kannst herunterkommen. Na klar, sagt der Ägypter. Und dann fresst ihr mich auf. Ich bleibe lieber hier oben. Da fliegt Kokosnuss kurz entschlossen auf den Felsen. Der Ägypter rutscht vor Schreck ein Stück hinunter. Im letzten Moment hält er sich an einem Vorsprung fest. Zitternd blickt er auf den kleinen Feuerdrachen. Keine Angst, sagt Kokosnuss und zeigt auf Schabako. Wir wollen den Vater dieses Jungen aus dem Kerker des Pharaos befreien. Du bist doch Ägypter und kannst uns sicher helfen, den Kerker zu finden. Kerker? Fragt der Ägypter. Nie gehört. Keine Ahnung, wo der ist. Mathilda, sagt Kokosnuss, ruf doch mal den Löwen zurück. Vielleicht würde er zum Nachtisch gerne einen dicken Ägypter fressen. Oh, halt, stopp, ruft der Ägypter. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ihr meint den Kerker. Sag das doch gleich. Natürlich weiß ich, wo der ist. Ich bin nämlich Schepi, der Händler. Und als Händler komme ich viel herum. Man kennt mich im ganzen Land. Ich sage immer, ob Kreti oder Pleti, jeder kennt den Schepi. Habt ihr sicher schon einmal gehört? Die Freunde schütteln die Köpfe. Nicht? Murmelt Schepi. Naja, macht nichts. Nun, ich führe euch zum Kerker. Ist doch Ehrensache. Vorsichtig klettert der dicke Ägypter von dem Felsen herab. Als er das Drachenboot sieht, schüttelt er den Kopf und sagt, was ist denn das für ein merkwürdiger Kahn? Das ist ein Flugmobil, erklärt Kokosnuss. Leider mussten wir notlanden und es zu einem Boot umbauen. Ein Flugmobil, wiederholt Schepi spöttisch. Du meinst, es kann fliegen? Wenn wir einen Mast finden und Rotorblätter und wenn ich noch ein wenig das Triebwerk einstelle, dann fliegt es. Plötzlich muss Schepi herzhaft lachen. Er schlägt Kokosnuss auf die Schulter und sagt, du hast eine blühende Fantasie, kleiner Drache. Ein Flugmobil. Das ist wirklich komisch. Was ist denn daran komisch? Fragt Mathilda. Jeder weiß doch, sagt Schepi, dass nur Tiere mit Flügeln fliegen können. So ein Gerät kann niemals fliegen. Wir Ägypter sind auf dem neuesten Stand der Technik. Bevor ein Gerät erfunden wird, das fliegen kann, werden sicher noch viele hundert Jahre vergehen. Knapp 4500, meldet sich Oskar. Mathilda stößt ihn in die Seite. 4500 Jahre? Sagt Schepi. Vielleicht, keine Ahnung. Ich kann ja nicht in die Zukunft sehen. Musik Der Kerker am Nil. Während der Reise flussabwärts erzählt der Händler Schepi, wie seine Karawane in einen Sandsturm geraten und er ganz allein durch die Steppe geirrt ist, bis plötzlich der Löwe auftauchte und er sich in letzter Sekunde auf den Felsen retten konnte. Der Ägypter merkt bald, dass er sich vor den beiden Drachen und dem Stachelschwein nicht fürchten muss. Schabako erzählt Schepi, dass sein Vater Kashta von den Ägyptern fortgebracht wurde. »Wir werden deinen Vater schon finden«, sagt Schepi. »Ich lege bei den Wachen ein gutes Wort für ihn ein. Du wirst sehen, er ist im Handumdrehen wieder frei. Auf Schepis Wort ist Verlass.« Am nächsten Tag wird der Nil breiter. Sandige Hügel und Palmenhaine säumen das Ufer. Hin und wieder gleitet ein Krokodil in den Fluss. Doch die großen Reptilien scheren sich nicht um das Drachenboot. Als die Dämmerung einsetzt, erblicken sie die goldene Spitze einer großen Pyramide. »Die Pyramide des Pharaos Cheops«, sagt Schepi. Bald erkennen sie auch die Sphinxstatue. Und weiter hinten eine riesige Baustelle. »Der Bau der Pyramide des Chephren«, flüstert Schepi. »Chephren ist unser König, der Pharao. Er ist ein Auserwählter der Götter.« »Ui, ui, ui«, flüstert Oskar beeindruckt. Der kleine Fressdrache fasst sich ein Herz und fragt, »Schepi, den Herrn Pharao würde ich gerne einmal sprechen. Meinst du, das ließe sich machen?« »Nun«, antwortet Schepi, »der Pharao spricht selten mit den Niederen. Es wird sicher einige Wochen dauern, bis du vorgelassen wirst.« »Einige Wochen?« wiederholt Oskar enttäuscht. Plötzlich sagt Schepi, »Hier müssen wir anlegen. Dort, wo ihr die Wachen seht, befindet sich der Kerker.« Im Halbdunkel sehen die Freunde einen Steg. Kokosnuss will dort anlegen, doch das Boot ist schon zu weit abgetrieben. Oskar packt sich das Seil und springt in den Fluss. Mit schnellen Zügen erreicht er den Steg. »Vorsicht, ein Nilpferd!« ruft Schabako. »Die mögen keine Boote. Wenn es schlecht gelaunt ist, stößt es uns um.« Doch da hat das Drachenboot das große Tier schon gerammt. »Aua«, sagt das Nilpferd. »Könnt ihr nicht aufpassen?« »Entschuldigung«, sagt Kokosnuss. »Mmpf«, brummt das Nilpferd. »Soll das ein Boot sein oder was?« »Nein«, antwortet Kokosnuss. »Das ist ein Drachenei.« »Aha. Na gut. Wenn es nämlich ein Boot wäre, dann hätte ich euch umgestoßen, verstehst du?« »Verstehe. Zum Glück ist es ja kein Boot«, sagt Kokosnuss. »Zum Glück«, brummt das Nilpferd, schüttelt den Kopf und taucht in den Fluss hin. »Puh«, flüstert Mathilda erleichtert. »Noch einmal gut gegangen.« Oskar ist inzwischen auf den Steg geklettert und zieht das Drachenboot ans Ufer. Die Freunde verteuen es und folgen Schepi hinüber zu dem Kerker. Der Kerker ist ein kleines Haus unter Palmen. Es wird von zwei Soldaten bewacht. Als die beiden Schepi bemerken, springen sie auf und rufen, Wer da? »Keine Sorge«, ruft Schepi. »Ich bin's, Schepi. Ihr wisst schon, ob Kreti oder Pleti, jeder kennt den Schepi.« »Hä? Nie gehört. Erwidern die Wächter. »Mach, dass du fortkommst. Dies ist der Kerker des Pharaos.« »Aber«, sagt Schepi, »wer wird denn gleich in die Luft gehen? Ich bin Händler und bekannt im ganzen Land. Es ist nicht viel, worum ich bitte, nur die Freilassung eines Nubiers namens Kashta. Wenn ihr mir den Gefallen tut, werde ich mich erkenntlich zeigen. In meinen Depots in Memphis verfüge ich über feinste Stoffe und kostbaren Schmuck.« »Willst du uns etwa bestechen, du Schepi-du?« sagt einer der Wächter grimmig. In diesem Augenblick entdecken die Wächter Kokosnuss und Oskar, die hinter einer Palme hervorlugen. »Zauberwesen!« rufen sie erschrocken. »Wir sind Drachen«, sagt Kokosnuss. Da treten auch Mathilda und Schabako hervor. »Und ich bin ein Stachelschwein«, sagt Mathilda. »Und ich bin Schabako«, ruft der kleine Nubier. In der Fensteröffnung des Kerkers erscheint der Kopf eines Mannes. Shabako, mein Sohn, ruft der Mann verblüfft. Papa, ruft Shabako, und sein Herz macht einen kleinen Freudenhüpfer. Wir kommen, um dich zu befreien. Nix da, sagt der eine Wächter. Der Nubier bleibt im Kerker. Oberbefehl vom Pharao. Und der andere Wächter flüstert Shepi zu. Der Nubier hat den Pharao beleidigt. Shepi traut seinen Ohren nicht und sagt, er hat was? Er hat den Pharao, unseren König, den mächtigsten Herrscher unter der Sonne, den Auserwählten der Götter. Er hat ihn genannt. Einen Ahem? Fragt Kokosnuss. Was ist ein Ahem? Fragt Oskar. Er hat unseren Pharao, sagt der erste Wächter, einen Hans Wurst genannt. Nein, ruft Shepi erschrocken. Da ruft Shabakus Vater aus dem Kerker heraus. Der Pharao hat mich aber als erster beleidigt. Er hat Matschbanane zu mir gesagt. Matschbanane? Wiederholen Kokosnuss, Mathilda und Oskar. Jawohl, sagt der Gefangene. Er hat sogar matschige Matschbanane gesagt. Wie gemein, brummt Oskar. Nun ja, murmelt Shepi, aber wenn der Nubier den Pharao beleidigt hat, dann müssen wir ihn eben befreien, ruft Kokosnuss und speit einen großen Feuerstrahl. Hilfe! Schreien die Wächter und rennen Hals über Kopf davon. Der kleine Shabako läuft zum Kerker, schiebt den Riegel beiseite und reißt die Tür auf. Papa! Ruft er und springt seinem Vater in die Arme. Du bist ein tapferer kleiner Nubier, sagt der Vater. Shabakos Vater Kashtar ist ein großgewachsener Mann mit schwarzem Haar und stolzem Blick. Verwundert schaut er auf die beiden Drachen und das Stachelschwein. Das sind Freunde von mir, sagt Shabako. Nun, sagt Shepi, ich empfehle euch, schleunigst zu verduften. Die Wachen werden sicher Verstärkung holen. Ich, sagt Shabakos Vater, gehe erst, wenn der Herr Pharao sich bei mir entschuldigt hat. Aber Papa, ruft Shabako, ich habe extra den weiten Weg gemacht, um dich aus dem Kerker zu holen. Ich verstehe dich, mein Sohn. Doch bedenke, für einen Nubier ist der Stolz wichtiger als die Freiheit. Lieber im Kerker schmachten, als eine Matschbanane genannt zu werden. Na toll, sagt Shepi und schüttelt den Kopf. Ein Gefangener, der gar nicht befreit werden will. Da haben wir uns ja etwas eingebrockt. Plötzlich ertönt eine fremde Stimme. Das kann man wohl sagen. Ein Schreck fährt den Freunden in die Glieder. Sie sind von Soldaten umzingelt. Und die Stimme gehört niemand anderem als dem Pharao Chefrin. Der Pharao. Shepi wirft sich in den Staub. Oh, Pharao, mein König, Auserwählter der Götter, Sohn der Sonne, ich verneige mich vor deiner unendlichen Größe. Kokosnuss, Mathilda, Oskar und die Nubier bleiben wie angewurzelt stehen. Vor ihnen sitzt auf einem von Soldaten getragenen Thron der Pharao. Er ist in feines Tuch gehüllt und trägt Schmuck aus purem Gold. Auf seinem Kopf thront die Doppelkrone Ägyptens. In den Händen trägt er Krummstab und Geißel. Majestätisch blickt er auf die Freunde herab. Schon gut, sagt der Herrscher zu Shepi. Erhebe dich, Händler. Shepi springt auf und erklärt, ich bin Shepi, mein König. Vielleicht hast du schon von mir gehört. Kreti und Pleti, jeder kennt den Shepi. Und weil diese Herrschaften mich vor dem Löwen gerettet haben, so habe ich, ich bitte tausendmal um Vergebung, mein Allerhöchster, so habe ich ihnen helfen wollen, den Gefangenen zu befreien.

Der Pharao aber klatscht in die Hände und ruft: Ägypter, ihr habt es gesehen. Fliegen ist möglich. Alle Bauleiter treffen sich heute Nachmittag bei mir im Palast. Was dieser kleine Drache bauen kann, das müssen wir doch auch hinbekommen. Stellt euch nur vor, wir könnten fliegen wie die Vögel. So versuchen die Ägypter, eine Maschine zu bauen, mit der sie fliegen können. Nach ihnen forschen noch viele andere Menschen an dieser Idee. Doch es sollte noch fast 4500 Jahre dauern, bis der Traum vom Fliegen in Erfüllung ging. Rückflug. Zunächst schlottern Kashta und Shepi ganz schön die Knie. Doch als sie sehen, wie begeistert der junge Shabako das Land von oben betrachtet, und als sie merken, dass das Drachenflugmobil sie sicher durch die Luft trägt, werfen auch sie einen Blick hinab auf den Nil, auf die Steppen und Wüsten, auf die Ackerfelder und das Fruchtland Ägyptens. Dort ist Nubien, ruft Shabako. Ich suche einen Landeplatz, damit ihr aussteigen könnt, sagt Kokosnuss. Wenig später setzt der kleine Drache das Flugmobil am Ufer des Nils auf. Shepi, Kashta und Shabako steigen aus. Ein Händler, sagt Shepi, kommt überall zurecht. Wenn es euch einmal wieder nach Nubien verschlägt, sagt Kashta, seid ihr unsere Gäste. Shabako umarmt Kokosnuss und Oskar ganz fest und Mathilda ganz vorsichtig. Und wenn ihr einmal wieder ein Abenteuer erlebt, bin ich gerne dabei, sagt der junge Nubier. Da meldet sich Shepi. Falls ihr das Flugmobil verkaufen wollt, ich würde euch einen guten Preis machen. Kokosnuss grinst und sagt, nein, danke, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. So fliegen die drei Abenteurer wieder zurück in Richtung Dracheninsel. Diesmal gelingt der Zeitsprung ohne Zwischenfall. Kokosnuss und Mathilda freuen sich, als die Drachenbucht in Sicht kommt. Endlich wieder zu Hause. Nur Oskar blickt missmutig drein. Was hast du, Oskar? Fragt Mathilda. Von dem Pharao habe ich ja kaum etwas erfahren, brummt der kleine Fressdrache. Nur, dass er viele Kinder hat, dass er Granatapfelsaft mit Minzgeschmack mag, dass Pharao-Sein eine Last ist und dass er gerne auf die Baustelle geht. Das reicht nie für einen Aufsatz. Überleg mal, sagt Kokosnuss. Du weißt jetzt, wie der Pharao aussieht, wie er gekleidet ist, dass er einen tragbaren Thron besitzt, sagt Mathilda. Und dass er nicht gerne Hans Wurst genannt wird, sagt Kokosnuss. Murmelt Oskar. Eigentlich normal. Ich werde auch nicht gerne Hans Wurst genannt. Der Pharao, sagt Mathilda, ist eben auch nur ein Mensch. Oskar überlegt. Und je mehr er überlegt, desto mehr fällt ihm ein. Denn eigentlich haben sie eine ganze Menge erlebt am Nil, in der Zeit der Pharaonen.